Der Podcast mit Andi Klünder und Tom Wellbrock. Sonntagabend 18 Uhr ist hier vorbei. Also wir haben das jetzt so lange gemacht. Sonntagabend 18 Uhr ist vorbei. Ja, moin Andi zum Podcast Meerwurztropfen. Moin Tom, grüß dich. Ich stottere so ein bisschen. Am Sonntag, den 19.11. um 13.44 Uhr zeichnen wir auf. Und das ist das erste Mal, dass wir einen Wochenrückblick machen. Und es ist jetzt, glaube ich, Folge 4, oder? Wir sind jetzt bei Folge 4 und war dann das letzte Mal nicht auch schon Wochenrückblick? Nee, das letzte Mal hatten wir, glaube ich, irgendwie so uns gar kein Thema vorgegeben. Ach so, war einfach nur Freestyle, okay. Genau, einfach losgelabert oder so. Okay. Aber das ging ja auch so ganz gut. Ja. Und auf den Wochenrückblick konnten wir uns jetzt so wahnsinnig auch gar nicht vorbereiten, weil du mit Grippe im Bett gelegen hast. Richtig. Und ich hatte auch haufenweise Stress und Krankheit kam auch noch dazu. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze ist ja nicht so völlig an uns vorbeigezogen und deswegen versuchen wir jetzt einfach mal zurückzublicken. Und das können wir natürlich nur, wenn wir über Jamaika, über die Sondierungsgespräche sprechen, denn die sind ja Wochenthema schlechthin. Obwohl, ja, Sondierung. Mit Unwort des Jahres wahrscheinlich, ja, Sondierung. Ja, Jamaika oder Sondierung, habe ich gestern auch schon gedacht. Obwohl, hast du denn letzte Woche auch schon was bei Amazon bestellt? Irgendwie so Wasserstoffperoxid oder so? Nein, noch nicht. Aber dann wüsste ich jetzt wenigstens, wie man eine Bombe bauen kann. Ja, genau. Das wird dir ja dann freundlicherweise alles angezeigt. Kunden, die Wasserstoff bla bla bla gekauft haben, haben auch gekauft. Drähte, Gummi, wie Plastik oder Knete oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zu viele Begriffe jetzt hier nennen dürfen, denn wir sind jetzt dabei, uns auf iTunes zu versuchen und wollen uns da ja auch anmelden, haben die Bestätigung noch nicht. Und wenn wir jetzt so Dinge wie Wasserstoffperoxid, Drähte, Bomben und vielleicht noch Terror sagen, dann wahrscheinlich wird das Ding dann sowieso niemals bei iTunes gesetzt. Ganz gefährlich. Es gibt ja das berühmte PayPal-Beispiel, ja, es ist eine amerikanische Plattform. Ja. Und ein Tabakhändler hat Havanna-Zigarren online im Online-Shop verkauft und wurde dann von PayPal gesperrt, weil es ja ein Handelsembargo zwischen USA und Kuba gibt. Und der deutsche Tabakhändler, ich sag jetzt mal aus Wiesbaden oder was, ist davon natürlich auch betroffen. Deswegen mit iTunes gar nicht so ungefährlich, wenn wir jetzt hier Begriffe verwenden, die natürlich, wo der Algorithmus dann da ausschlägt, dass wir dann ganz schnell zensiert werden. Kann passieren. Dann betrachten wir das mal als Test jetzt einfach, weil die Begriffe sind ja genannt und ich schneide die mal hinterher nicht raus. Wir lassen die einfach mal drin und dann mal gucken. Können wir gleich als Testexperiment betrachten, ob iTunes uns aufgrund dieser Geschichte gleich wieder rauskickt, bevor es überhaupt losgegangen ist oder nicht. Aber man kann ja auch noch anders publizieren. Und ich werde auch schon mal, man kann anders publizieren. Ich werde auch schon mal vorgreifen, unabhängig, ob wir bei iTunes übernommen werden oder nicht. Gibt es dann in Zukunft einen Link auf den Neuland-Rebellen unter Rubrik Meerwurztropfen, der Podcast, wo man sich die Podcasts auch ziehen kann, unabhängig von iTunes. Richtig, genau. Und das ist dann, muss jetzt sein noch. Genau, das ist dann nämlich der Unterpunkt unter Meerwurztropfen. Den Menüpunkt haben wir ja eh schon, weil ich auch teilweise Kommentare geschrieben habe, die dieses Keyword beinhalteten. Und dann haben wir jetzt noch eine Unterseite gewissermaßen, wo dann ausschließlich unsere Podcasts zu hören sind. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht, dann steigen wir mal in den Wochenrückblick ein. Und erstmal natürlich ganz wichtig, Daniela Katzenberger ist nicht schwanger. Ach echt, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber ich war auch durch den kripialen Infekt, ja. habe ich jetzt den Boulevard nicht so verfolgen können. Ja, das gehört natürlich zu einem Wochenrückblick dazu. Daniela Katzenberger, ich glaube, vor 3 Wochen ist das erste Mal, ist laut geworden, dass sie womöglich schwanger sein könnte. Es ist natürlich unglaublich. Und jetzt ist sie es nicht. Ne? Aber dafür ist Kate Middleton schwanger. Okay. Ist Kate Middleton, die kommt aus dem Königshaus, oder? Oder ist das eine andere Kate? Ich glaube, ja, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Wir haben ja beide denselben Friseur. Das heißt, uns fehlen natürlich so Zugänge zu Publikationen, die sich im Fokus mit Königshäusern befassen. Also das heißt, wenn wir regelmäßig zum Friseur gehen würden, ja, würden wir natürlich auch die europäischen Königshäuser mitsamt allen Familienmitgliedern aus dem FF kennen. Aber ich vermute mal, du hast auch einen Rasierer und legst selbst Hand an, so wie ich das auch mache. Ist richtig, auf jeden Fall. Aber ich dachte mir, jetzt entgeht dadurch einiges. Der Klatsch und Tratsch entgeht uns dadurch. Also jedenfalls, eine Kate Middleton ist schwanger und Katzenberger ist nicht schwanger. Und zu einer gewissenhaften Vorbereitung auf den Wochenblick gehört das natürlich genauso dazu, wie die Tatsache, dass die neue Miss World aus Indien kommt. Ah. Das ist offensichtlich irgendwie so eine Serie oder Doku oder keine Ahnung, Dings gibt, die Adam und Eva heißt. Und da gibt's jetzt Liebe und Leid im großen Nacktfinale. Was genau das war, weiß ich aber auch nicht. Und Adriana Abenia, und dann läuft ein Nippelfauxpas. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste auch. Patricia Blanco bekommt einen fiesen Korb, weil sie zu operiert sei. Tom, ich habe lieber Halsschmerzen, als das zu lesen zu müssen. Was hast du gemacht die Woche? Ja, hier, Blowjob im Leuchtturm habe ich noch. Streit auf der Insel der Liebe. Weiß Katzenberger nicht, ist nicht die, wo der die Titte explodiert ist, oder verwechsel ich das mit irgendjemandem? Das weiß ich jetzt nicht, aber Titte explodiert, oh Mann. Da weiß ich jetzt nicht, ob das von iTunes-Ärger, ob das von iTunes-Ärger gibt oder eher von irgendwelchen Hörer oder Hörerinnen wahrscheinlich. Aber ist egal. Abschließend noch beim Bambi-Auftritt 2007 ist Helene Fischer offensichtlich in knappen Höschen erschienen, und das ist auch nochmal eine Meldung wert gewesen. Ich glaube, dann haben wir jetzt die Boulevardgeschichte. Aber diesmal wurde sie nicht ausgepfiffen, oder? Wie beim Fußball. Nee, beim Bambi, ich glaube, beim Bambi geht das gar nicht. Da kommen, glaube ich, Leute, die auspfeifen, gar nicht rein. Okay, alles klar. Oder ich weiß es nicht. Unser Bambi muss sauber bleiben. Aber wir wollen keine Fußballfans beim Bambi. Auf jeden Fall ist sie wohl ziemlich sexy gewesen. Gut, so viel zum Boulevard. Jetzt steigen wir ein. Ja, eigentlich verlassen wir den Boulevard gar nicht, denn wir sprechen jetzt über die Nein, es sind keine Sedierungsgespräche. Meine Frau hat noch Sezierungsgespräche vorgeschlagen. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht, ja. Ja, ist auch schön. Aber es sind natürlich Sondierungsgespräche. Wobei, Christian Lindner, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, du hast ja im Bett gelegen, der hat schon von vornherein gesagt, das fand ich eigentlich ganz interessant. Naja, im Grunde sind das ja sowieso Koalitionsgespräche. Im Grunde genommen, ja, die Sondierungsgespräche sind Koalitionsgespräche, aber hat doch nicht einer von der CSU, ich habe das gestern, glaube ich, im Fernsehen gesehen, gesagt, dass bei den Sondierungsgesprächen eh nichts bei rauskommt und keine Ahnung was, also eigentlich alles komplett für die Füße ist. Und damit hat er das eigentlich richtig resümiert zu dem, was wir so mitbekommen zurzeit. Also, so wie ich das sehe, hat es schon eine Einigung gegeben, glaube ich. Das war, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob das in den Wochenrückblick noch rein darf. Ich glaube, sie haben sich irgendwie beim Ehrenamt geeinigt. Ja, gut. Geil, ne? Immerhin, das ist auch wirklich, darunter leidet auch die Republik, die unklare Frage des Ehrenamtes. Ich weiß auch nicht, worauf das Schicksal der Nation entscheidet sich am Ehrenamt. Ich weiß auch nicht, worauf sie sich geeinigt haben. Wahrscheinlich, dass es fürs Ehrenamt da kein Geld gibt oder so. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint sie sich beim Ehrenamt geeinigt zu haben. Und das war es dann eigentlich auch. Ich glaube, ansonsten haben sie sich tatsächlich noch auf gar nichts geeinigt. Und eigentlich finde ich das gut. Weil, das musst du erläutern. Ja, ja, ich meine, wenn sich also wirklich alleine, ich meine, die Konstellation CSU und Grüne, sollte man ja normalerweise denken, dass die an einem Tisch sitzen, ist an sich schon völlig absurd. Also eine ehemals linke Partei, die für Ökologie steht und für soziale Fragen und dann die CSU. Also, dass die sich auf irgendwas einigen können, das wäre eigentlich traurig, finde ich. Das ja, aber für wen ist das traurig? Für die CSU oder für die Grünen? Nein, für die politische Landschaft insgesamt. Insgesamt. Okay. Also das würde ja bedeuten, dass es, oder es gibt ja faktisch eigentlich gar keine großen Unterschiede mehr. Also das, was die da jetzt machen, das ist ja, ich glaube, im Deutschlandfunk habe ich das gehört vor kurzem in einem Interview mit dem Journalisten, das ist alles nur Inszenierung. Also das, was sie nach außen hin tragen, die Statements, ja, wir haben noch keine Einigung erzielt und bei der Migration und bei den sozialen Fragen und der Klimaschutz natürlich und so weiter. Alles und Digitalisierung ist, glaube ich, gar kein Thema mehr. Aber egal. Alles, worüber die jetzt sprechen, beziehungsweise was sie dann so nach außen tragen und dann in die Mikrofons hauchen, das ist im Grunde genommen im Wesentlichen an das eigene Wählerklientel gerichtet. So nach dem Motto, seht her. Wir bleiben standhaft, wir bleiben bei unseren Forderungen und wir bewegen uns da nicht und Kompromisse machen wir irgendwie auch nicht, müssen immer die anderen machen und von daher, was da hinter verschlossenen Türen zugeht, das wäre wirklich mal interessant, aber stattdessen sehen wir dann irgendwelche Balkonfotos oder Balkonaufnahmen, wo dann mal gewinkt und mal nicht gewinkt wird. Also ich finde, das Ganze ist, weiß ich nicht. Also ja, Balkonaufnahmen haben doch einen gewissen historische Bedeutung. Ich kann mich erinnern, da war ich noch nicht auf der Welt, das kenne ich jetzt nur von nachträglichen Dokumentationen, als diese Braunhemden durchs Brandenburger Tor mit ihren Fackeln gelaufen sind, hat man auch den Führer nur so am Balkon kurz gesehen, ja. Vielleicht muss das so sein, keine Ahnung. Ja, der Papst steht auch mal gerne auf dem Balkon. Ja, der Papst zum Beispiel. Oder klar. Die Vita Peron. Genau. Oder Raucher, die drinnen nicht rauchen dürfen. Ja, also, zum Beispiel, ja. Aber, also. Dennoch finde ich auch die Berichterstattung über diese Sondierungsgespräche auch nicht wirklich prickelnd. Also im Grunde genommen habe ich das Gefühl, wie gesagt, es ist eine Inszenierung und ich wäre für Neuwahlen tatsächlich. Echt? Okay. Ja, absolut. Aber es heißt ja auch immer, ja, wir haben jetzt den Wählerauftrag, dass wir uns jetzt hier Jamaika-mäßig irgendwie einigen müssen oder so. Wer sagt denn das? Also kein Wählerauftrag. Dann könnte man auch sagen, die Große Koalition, die ja rechnerisch auch denkbar gewesen wäre, hätte auch ein Wählerauftrag sein können, oder nicht? Ja, das ist richtig. War wahrscheinlich der Wählerauftrag, weil die Mehrheit hatten und da wäre es auch keine Sondierungsgespräche mehr, wäre nicht mehr nötig gewesen, weil man ja eh schon die ganze Zeit zusammengearbeitet hat oder wie auch immer man gearbeitet hat. Interessant ist aber, weil du jetzt gerade sagst, aber die Medien. Also in den Medien habe ich noch kein konkretes Ergebnis der Sondierung irgendwie wahrnehmen können. Es wird kommentiert, es wird dann auch mal eine Neuwahlen gefordert, mal soll die SPD aus der beleidigten Leberwurstnummer rausgehen. Mhm. Jetzt das Neueste war sogar, was ich jetzt eigentlich auch nicht uninteressant finden würde für die politische Landschaft, dass die Merkel eine Minderheitsregierung anführen soll und dann sich dann je nach Thema dann die entsprechenden Mehrheiten im Bundestag holen sollte. Das finde ich aus dem demokratischen Aspekt übrigens sehr interessant. Das fände ich mal gelebte Demokratie. Eigentlich eine Minderheitsregierung, die wir haben, und dann muss man entsprechend immer in der Opposition sich die Sachen, die Leute holen, mit der man dann bestimmte politische Ziele erreichen kann. Also im Sinne der Demokratie fände ich das noch am spannendsten. Das wäre auf jeden Fall, ich sag mal, am sachlichsten eigentlich, ne? Ja. Weil dann kann man sich nicht mehr über den Fraktionszwang einfach darauf berufen, super, wir haben jetzt die Mehrheit und innerhalb der Fraktion wird dann genügend Druck ausgeübt, sodass jeder sich dem Fraktionszwang beugt. Das wurde ja nur zur Ehe für alle, wurde das ja mal kurz aufgehalten oder aufgehoben. Und so gesehen, das ist so ein Beispiel gewesen, ja. Genau. Und das könnte ich mir in der Tat auch gut vorstellen. Wobei das fände ich interessanter als eine Neuwahl. Also das fände ich wirklich mal eine Konstellation, wo ich sagen würde, hey, das ist spannend. Ja, hier müssen die Mehrheiten zu jedem Thema gesucht werden. Und nicht nur im Bundestag, sondern natürlich auch im Bundesrat. Ich glaube, Bundesrat hat, glaube ich, noch eine quasi rot-grüne Mehrheit. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber dass sich dann wirklich die Mehrheiten zu bestimmten Themen, die müssen dann einfach gesucht werden. Und ich glaube, das wäre die spannendste Form von Demokratie, die ich mir augenblicklich für Deutschland vorstellen könnte. Ja. Das ist stimmt, ist vielleicht sogar noch interessanter oder noch noch zielführender als jetzt Neuwahlen. Aber für mich so ziemlich das was am also das mit Abstand beschissenste ist tatsächlich diese ganze Jamaika-Konstellationsgeschichte. Und es läuft ja auch nicht darauf, dass sich wirklich geeinigt werden kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut wäre. Also Bündnis 90, die Grünen, ich meine, die haben sich ja nun sowieso schon lange von ihren Grundwerten verabschiedet, irgendwie Ökologie, soziale Fragen etc. Und wenn sie behaupten ja von sich jetzt seit 2 oder 3 oder 14 Wochen irgendwie, dass sie sich kompromissbereit geben, aber die bösen anderen Parteien ja nicht und so weiter. Da denke ich mir sowieso irgendwie, dieses ganze Kompromissgehabe, das läuft sowieso nur darauf hinaus, dass im Grunde genommen der gleiche Scheiß weitergemacht wird wie vorher. Aber auch interessant finde ich die Tatsache, dass kein Mensch irgendwie über Merkel spricht. Jedenfalls kriege ich da nicht so wahnsinnig viel mit. Oder auch Merkel selbst spricht ja auch gar nicht. Ja, Merkel irgendwie selbst spricht nicht. Die tritt ja gar nicht in Erscheinung. Nicht mal als Raucherin auf dem Balkon. Nee, aber ich meine, es geht um sie. Also wir müssen also das muss man sich auch mal bewusst machen. Im Grunde genommen geht es wirklich darum, dass Merkel ihre Macht erhält. Um jeden Preis. Ob jetzt über Jamaika, über eine Minderheitenregierung oder über Neuwahlen im Zweifel. Es geht natürlich darum, dass sie ihre Macht erhält und nochmal 4 Jahre lang irgendwie durchregieren kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auch die Berichterstattung, aber vielleicht erlebst du das anders. Für mich ist es tatsächlich so, als wenn über alles Mögliche gesprochen wird, irgendwie über die Parteien und über die Leute, die da auf dem Balkon stehen und die sagen, dass die anderen ja nicht Kompromisse genug bereit sind. Aber kein Mensch spricht über Merkel. Richtig, kein Mensch spricht. Das Einzige, was ich über Merkel gehört habe diese Woche, war, dass die Merkel-Raute jetzt quasi stilistisch auf dem neuen Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Russland drauf ist. Ja. Aber gut, mit viel Fantasie, ja. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich von Merkel gehört habe. Und dann mal in der Frankfurter Rundschau ein Kommentar. Wie wäre es denn eigentlich mit der Minderheitsregierung oder Neuwahlen? Frau Merkel muss sich dazu äußern, aber Frau Merkel äußert sich eigentlich zu gar nichts. Ist die vielleicht gerade irgendwie im Ausland oder was? Ich weiß es gar nicht. Nee, gerade nicht. Im Gegenteil, die ist definitiv hier. Eigentlich wollte Katharina Barley für sie nach Göteborg fahren. Da ging es irgendwie darum, Europa sozialer, gerechter zu machen mit höheren Löhnen und Renten und so weiter. Ich habe das aber nur am Rande mitgekriegt. Und irgendwie hat Merkel das dann wohl gewissermaßen verboten, dass Barley dahin fährt. Und jetzt ist da wohl irgendwas unterschrieben worden. Aber eben ohne deutsche Beteiligung. Und daraufhin hat dann die SPD ganz viel Ärger gemacht, warum sie denn jetzt die Barley da nicht hingeschickt hat. Ach, und es gab doch, es gab was. Klimagipfel in Bonn. Da muss doch die Merkel dabei gewesen sein, oder? Ja, das Kohlekraftwerk, Kohleausstieg, tralala. Ach, jetzt, ach, guck mal, jetzt kommt's doch alles. Da Kohleaufstieg. Ich glaube, Merkel hatte, glaube ich, gegenüber den Grünen irgendwie ein bisschen Beweglichkeit bei der Abschaltung von Kohlekraftwerken gemacht. Ich glaube, die Grünen wollten, glaube ich, dass 20 Stück abgeschaltet werden oder so. Ja. Und Merkel hat dann wohl angeboten, dass es aber vielleicht dann 14 werden könnten oder irgendwie sowas. Aber da hat es dann aus der CSU schon wieder Stress gegeben, weil irgend so eine Pfeife dann meinte irgendwie, dann gehen wir uns die Lichter aus und wir hätten ein Versorgungsproblem und so. Haben wir aber nicht. Nein, wir haben auch in Bayern keine Kohle und auf Windkraftwerke haben die keine Lust. Für die ist das ganz einfach. Fahr mal durch NRW und guck dir mal die Kohleabbaugegenden da an, wo du dann bis zum Horizont die Bagger da rumfahren fahren hast. Wenn die das in Bayern hätten, wären die ganz schnell für einen Kohleausstieg. Und dann über die hässlichen Windräder jammern. In Bayern haben sie, glaube ich, 4 Kohlekraftwerke oder so. Haben die tatsächlich? Okay. Ich meine 4 Kohlekraftwerke, ja. Aber das wäre wohl auch nicht so dramatisch, wenn sie die ausschalten. Aber da sieht man schon wieder mal, ich meine, das wäre zum Beispiel für mich so eine Geschichte, da könnte man doch im Prinzip ratzfatz sagen, ja wunderbar, dann schalten wir halt erstmal nicht 20, sondern 14 ab und der Drops ist gelutscht. Und alle 4 sagen, ja, okay, kann man eigentlich so machen. Und dann ist ein Thema abgefrühstückt. Aber es funktioniert ja nicht. Das ist ja sowieso, wo ist das Problem? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auch zum Beispiel, Ich weiß nur, dass sie irgendwie alle Nase lang kommen sie aus irgendwelchen Besprechungsräumen, um zu sagen, dass es jetzt in die Verlängerung geht. Und dass Christian Lindner jetzt keinen Bock mehr drauf hat und gesagt hat, heute Abend um 18 Uhr ist Schluss. Ach so, genau, da noch der Hinweis, wir zeichnen auf am 19.11., es ist jetzt 14.03 Uhr und Sonntag und heute Abend, also in 4 Stunden soll, Countdown läuft. Genau, soll laut Lindner Schluss sein. Wir können ja jetzt mal ein bisschen spekulieren. Was meinst du denn? Was ist heute Abend um 18 Uhr Schluss oder geht das Nein, Ding in die nächste Runde? Nein, das geht da gerade erst richtig los. Und was sagt Lindner dann? Lindner sagt, das weiß ich nicht. Der macht Schwarz-Weiß-Fotos von sich und schickt die dann in die Welt hinaus. Ich habe keine Ahnung, was er sagt, aber es wird um 18 Uhr nicht Schluss sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß. Vielleicht sagt Lindner ja auch um 18 Uhr, okay, Ende im Gelände. Wir steigen aus. Ja, aber was sind denn die großen Themen zurzeit? Energiepolitik, okay. Da ist es jetzt in erster Linie Ausstieg aus der Kohle und natürlich erneuerbare Energien. Dann haben wir das die Geschichte Familienzuzug. Ja, also ganz, wichtig, Flüchtlinge, ganz wichtig. Ganz wichtig. Da geht's ja schon gar nicht mehr um diese imaginäre Grenze, Flüchtlingszustromgrenze, monatlich, jährlich, wöchentlich, täglich, wo kein Mensch weiß, wie das gehen soll, sondern es geht wirklich nur um Familienzuzug von Flüchtlingen. Mhm. Auf der einen Seite wird dann verlangt, dass sich die Leute doch wenigstens so lange zu integrieren haben, bis sie wieder zurück in ihr Land gehen. Ich frage mich auch, wenn ich ein Kriegsflüchtling bin, wieso lasse ich dann Frauen, Kinder da zurück und darf die nicht nachholen? Ich bin noch ein Kriegsflüchtling. Leiden die jetzt weniger unter dem Krieg? Also ich raff das ganze Thema nicht. Wieso sich da dran aufgehängt wird? Für mich das eigentlich Familiennachzug von anerkannten Flüchtlingen aufgrund von Kriegen oder Gewaltherrschaft oder was der Teufel was, eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich als demokratische Partei da gar nicht drüber nachdenken würde, ja, das in irgendeiner Form einzuschränken. Ja, aber da gibt's ja noch den subsidiären Schutz. Das sind ja dann diese Kandidaten, wo es eben nicht klar ist, ob oder ob nicht. Wo es aber eben sein kann, dass ein Zurückgehen ins Heimatland so gefährlich wäre, dass sie zum Beispiel von Tod oder Folter bedroht wären oder so. Ja, aber, gut, das stimmt, ja. Aber da reden wir von Millionen, oder? Nein, das ist sowieso der Punkt. Also ich tue mir ja häufiger mal Talkshows an und ich glaube bei Illner oder Maischberger oder so habe ich gehört, dass es im Grunde genommen geht es so über den Daumen gepeilt, ich glaube um 120.000 Leute oder so. Also das heißt, das ist eine Größenordnung, die sogar unter diese merkwürdige Obergrenze fällt. Und selbst die Obergrenze ist ja gar keine Obergrenze, weil im Zweifel ja, wenn die 200.000 überschritten werden, dann soll darüber im Bundestag beraten und entschieden werden. Klar, wo auch sonst. Aber das ist, wie gesagt, das ist sowieso ganz, ganz schwierig. Und tatsächlich geht es jetzt im Wesentlichen um den Familiennachzug irgendwie. Mhm. Und wenn wir da über 120.000 Leute sprechen und daran die Koalitionsverhandlungen scheitern, dann kann ich wirklich nur zum Schluss kommen, das ist Makulatur, es ist eine Inszenierung. Mehr ist es ja, nicht. Ist ein Farce dann. Ich weiß nur nicht, was sie sich davon versprechen. Also ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Nee, also, kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Aber das scheint das große Thema zurzeit zu sein. Und wir reden nicht von 4 Millionen, wie es die AfD tut, sondern wir reden von 120.000 oder 100.000. Und ist schon ein bisschen eigenartig, was da gerade hinter den Kulissen passiert. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz. Das andere ist dann Diesel-Fahrverbot. Nö, ich glaube, da sprechen die gar nicht drüber. Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, da scheinen aber die Grünen schon sehr, sehr mit ihren Forderungen runtergefahren zu sein. Ach so, Ich glaube. Da kann sich auch keiner vorstellen, wenn die dann täglich von Bonn nach Berlin oder von Stuttgart nach Berlin pendeln, wie die das mit Elektromotor schaffen wollen bis 2030. Also da ist ein sehr großes Entgegenkommen von den Grünen. Vor allen Dingen auch noch von den Baden-Württemberger Grünen. Ich meine, in Baden-Württemberg ist immerhin Mercedes und Porsche ansässig. Ja, und Kretschmann, ne? Und ja, eben. Und die Baden-Württemberg-CDU, die ja eigentlich so in der Wahrnehmung hier aus Norddeutschland von dir, und ich bin ja für die auch ein Norddeutscher, kein Deut besser sind als die CSU, aber da arbeiten die ja zusammen. Hm. Nichtsdestotrotz, ich komme nochmal zurück zu Lindner. Also ich kann mir gut, also ich kann es mir zumindest, ob ich es mir gut vorstellen kann, weiß ich nicht, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass ja heute Abend echt die Bombe platzen jetzt. Jetzt haben wir schon wieder so ein Wort benutzt, ne? Oh Scheiße, jetzt fliegen wir raus aus der iTunes. Wir geben alternative Links. Okay, jetzt das ist weg. Dass er also die Milchtüte platzen lässt und sagt, ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwie, das bringt alles sowieso nichts und wir gehen jetzt und das wäre doch mal was. Das wäre was. Wie schätzt du das? Wahrscheinlich. Ganz schwer. Also ich traue dem Typen eine Menge zu. Also besonders, er hat sich ja nun mit dieser Aussage irgendwie, um 18 Uhr ist Schluss, irgendwann ist auch mal gut. Mit dem Ding hat er sich ja schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Er ist ja sowieso derjenige, der sich irgendwie ziemlich weit aus dem Fenster lehnt. Er hat ja, eigentlich ist die FDP, habe ich den Eindruck, sowieso die einzige Partei, die eigentlich von sich aus sagt, dann halt Neuwahlen, ist uns eigentlich auch egal. CDU, ausgerechnet die FDP, die man ja eigentlich jahrzehntelang über Generationen einfach wahrgenommen hat als reines Stimmvieh, ja, für den jeweiligen Koalitionspartner. Ja, das ist sehr interessant. Geil, erstaunlich. Das wäre positiv für die FDP, weil ich meine, ich frage mich natürlich auch schon seit Generationen über die Daseinsberechtigung dieser Partei. Dann hätten wir endlich mal eine Daseinsberechtigung, wenn die wirklich so handeln würden, ja. Unabhängig davon, dass die für mich nicht Weber sind. Aber es geht jetzt hier einfach nur um Daseinsberechtigung oder nicht. Und für mich hatte diese Partei niemals eine Daseinsberechtigung. Wäre ja schön, wenn es das heute ab 18 Uhr vielleicht ein bisschen ändern würde. Also in Anbetracht der Tatsache, dass die FDP natürlich sozusagen gelb und zu Fleisch gewordener Neoliberalismus ist, gehört die meiner Meinung nach sowieso ganz woanders hin. Aber wenn sie jetzt schon mal drin ist, dann kann sie ganz gerne jetzt die Jamaika-Verhandlungen für mich platzen lassen. Denn dann läuft es ja wirklich auf eine Neuwahl, Minderheitenregierung, auf was auch immer hinaus oder die SPD. Obwohl, nee, die SPD, die bewegt sich nicht mehr. Die bleibt jetzt da, wo sie ist. Ist auch schön ruhig da im Moment. Es ist schön ruhig bei der SPD, genau. Ja. Und ich meine, das können sie sich auch nicht erlauben. Die sagen, nein, wir machen es nicht mehr. Aber natürlich, eine Neuwahl würde da natürlich die Meinung auch grundlegend ändern. Selbst wenn die nochmal 5% weniger bekommen würden. Aber es wäre eine Neuwahl. Das heißt, das, was dann vorher bei der anderen Wahl oder bei der letzten Wahl gesagt wurde, zählt dann nicht mehr, dann könnte es natürlich Rot-Grün geben. Aber ich finde dann wirklich am interessantesten ein Minderheitenkabinett, ja, von der CDU-CSU und dann müssen sie sich einfach ihre Mehrheiten suchen. Ich fände das mal richtig spannend. Mhm. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt. Denn was soll denn die Neuwahl Neues bringen? Dann wird vermutet, die AfD hat nochmal 2-3% mehr. Aber es gibt ja Umfrageergebnisse wieder, wo sich eigentlich zum Vergleich zur letzten Bundestagswahl von der Konstellation her wenig ändert. Ja, wobei, diese Umfrage. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die SPD möglicherweise bei Neuwahlen ein bisschen zulegt. Ich meine, sie hat sich zumindest ja jetzt seit der Bundestagswahl, hat sie sich ja zumindest als konsequente Oppositionspartei dargestellt. Ich meine, inhaltlich hat sie noch gar nichts geändert. Sie hat ja nicht mal das Personal großartig ausgetauscht. Also da bleibt alles beim Alten im Prinzip. Das heißt, inhaltlich ist und bleibt die SPD für mich eine blinde Nummer. Aber konsequent war sie zumindest darin, dass sie gesagt hat, nö, machen wir nicht irgendwie, wir bleiben jetzt in der Opposition. Außerdem müssen wir die Opposition ja auch gegen die böse AfD verteidigen. Weiß nicht, das war dann wahrscheinlich auch ein Wählerauftrag wieder oder so. von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob die SPD noch weniger Stimmen kriegen würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Neuwahlen für die SPD gar nicht schlecht wären, für die AfD gar nicht schlecht wären und für die FDP ziemlich egal wären. Na, wenn der Lindner, wenn die jetzt wirklich heute aussteigen sollten, dann gibt das auch nochmal einen Schub wahrscheinlich für die FDP. Ja, weil im Prinzip hat ja kein Mensch hat mehr Bock auf diese Sondierungsgeschichten irgendwie. Ja. Ich glaube nicht, dass das noch irgendjemand ernst nimmt. Ja, wahrnimmt vielleicht auch nicht mehr. Also irgendwann schaltet man halt ab, ne? Ja, dann stellt sich auch die Frage, was ist jetzt so anders im Vergleich zu vorher? Okay, da wird sondiert den ganzen Tag, aber das Land lebt trotzdem weiter und es fällt doch gar nicht auf, dass wir gerade keine offizielle Regierung haben, oder? Fällt dir das auf? Ja, das ist interessant. Das wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen. Also im Grunde genommen, ob wir jetzt eine Regierung haben oder nicht, es geht sowieso alles weiter, ne? Eben, also, es geht alles weiter. Also eigentlich zeigt die Zeit, die wir jetzt haben, so diese Übergangsphase von einer Regierung, die im Prinzip nichts mehr macht, zu einer Regierung, die noch nichts machen kann, weil sie sich auf nichts einigen konnte, zeigt eigentlich nur, dass wir in einem Wirtschaftsanarchismus leben. Ja, genau, so. Geil. Also die Wirtschaft. Das zeigt eigentlich auch, wie unsinnig Wahlen sind und die ganzen Köpfe. Es ist völlig egal, ob wir eine Regierung haben oder nicht. Ja, ich meine, das geht jetzt seit 2 Monaten, haben wir im Prinzip keine Regierung. September, Oktober, November, ja, 19, ja, kommt ziemlich genau hin. Seit 2 Monaten sind wir quasi führerlos. Und Weihnachten wurde trotzdem nicht abgesagt und alles ist im Flow, ja, also alles prima. Genau, also im Prinzip können die auch noch 4 Jahre weiter sondieren. Das ändert dann eigentlich auch nichts. Ne? Ja, offiziell haben wir ja noch Rot-Grün, ne? Also ich glaube, aber die machen ja nichts mehr. Ist denn Gabriel noch unser Außenminister? Ich glaube ja. Ja, kommissarisch. Die haben ja alle kommissarisch genau. Irgendwie ihre also, Rollen noch. Sie machen halt nur nichts mehr, ne? Wir haben eine kommissarische Regierung und wenn sie nichts machen, machen sie wenigstens auch keine Fehler. Das muss man jetzt auch mal als positiv, feststellen. Also das heißt, wir haben seit 3 Monaten in dieser Regierung, in dieser kommissarischen Regierung, wurde nicht ein Fehler gemacht. Wie geil eigentlich, oder? Und ich meine, dann kann man mal rückblickend sagen, oh geil, diese Regierung, die wir hatten oder haben, die hat noch nie einen Fehler gemacht. Jetzt können wir es endlich sagen. Es ist richtig. Ich meine, seit 2 Monaten ist keine einzige öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert worden. Stimmt. Keine Autobahn, keine Wasserversorgung, Telefon, alles, es ist nichts zusätzlich. Nichts? Ja. Wir müssen uns überhaupt nicht vor TTIP fürchten. Waffenexporte, weiß ich gar nicht, werden Waffen exportiert im Moment? Ach, bestimmt nicht. Wir machen doch keine Fehler. Es ist ja, eigentlich ist es, also ja. Jetzt sind paradiesische Zustände. Die Sondierungsgespräche sind dafür gut, dass die Bundesregierung keinen Scheiß macht. Ja, das ist im Prinzip, erinnert mich das an irgendeine klassische Literatur oder einen Film, wo wir mal sowas Ähnliches hatten, wo man im Prinzip so Marionetten vorneweg hatten, die so getan haben, als wenn sie regieren würden und die Kontrolle hätten und dann entpuppte sich, dass das auch nur Marionetten sind von einem virtuellen Wesen. Irgendwie so. Da muss ich doch mal in mich kehren. Und einen entsprechenden Beispielfilm suchen, wo das so war. Aber ja, kommt mir jetzt jedenfalls bekannt vor. Ja, Stichwort Marionetten, musst du aber auch ganz, ganz vorsichtig sein. Ne? Musst du ganz vorsichtig sein. Nein, in dem sein. Fall sind es ja... Nee, wegen des Liedes von Xavier Naidoo. Ah, oh. Der hat doch so ein Marionettenlied jetzt gemacht. Jetzt bin ich in der Reichsbürger-Ecke. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja gut, aber das ist ja wieder ein Punkt, was für den Podcast spricht, dass wir nicht zensiert werden, weil ich glaube, mit Nazi und sonstigen pro-Waffen-lobbyistischen Äußerungen haben wir eine ganz gute Plattform mit iTunes. Da sind wir sehr willkommen, glaube ich. Naja, nach den vielen Stichworten, also jetzt haben wir auch noch über Waffen gesprochen, nach den vielen Stichworten sehe ich unsere Zukunft für iTunes sowieso nicht. Echt nicht? Schauen wir mal. Warten wir mal, schauen wir mal. Naja. Ja gut, ja, wir haben den Boulevard haben wir abgefrühstückt, wir haben die Sondierungsgespräche, mir fällt da nichts mehr zu ein. Ich kann nochmal, warte mal, ich gucke jetzt direkt nochmal, wieso jetzt der Stand der Dinge ist. Sonntag, 19.11. um 14.15 Uhr. Das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss, weil vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas Revolutionäres hier geliefert. Wenn jetzt Hörer wieder meckern, dass sie die Maus und meine Tastatur hören, dann müssen sie durch. Das ist authentisch. Jamaika. So. So, Jamaika. Wir müssen heute entscheiden. Daneben Bild von Seehofer. Steinmeier warnt Jamaika-Unterhändler vor Scheitern. Trittin blockiert beim Thema Finanzen. Lindners Verhandlungstaktik irritiert Jamaika-Partner. Das Luxusproblem von Jamaika. Seehofer rechnet mit längeren Jamaika-Sondierungen. Trittin sieht die Schmerzgrenze erreicht und so weiter und so fort. Aber was sieht denn jetzt der Trittin für eine Schmerzgrenze gerade in puncto Finanzen? Das ist ja ein ganz neues Thema, was wir gerade auf der Agenda haben. Das ja, ich glaube, der redet, glaube ich, schon seit Tagen irgendwie von irgendeiner Schmerzgrenze. Warte, ich mache das mal kurz auf und dann jetzt gucken wir. Jetzt bin ich neugierig. Möchte er nicht irgendwie sogar Finanzminister werden dann in einer Jamaika? Die Grünen Finanzminister, Umweltressort dann bei der CSU oder was? Sehr interessant alles. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagt er, wir haben uns an vielen Stellen bewegt, sind bis an die Schmerzgrenze gegangen. Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen, denen bereits ein niedriger Schutzstatus per Gesetz zugewiesen wurde, auch noch im Familiennachzug ausgeschlossen werden. Das ist unmenschlich. Norbert Blüm hat sich da übrigens auch geäußert und hat in Richtung CDU, CSU gesagt, die Ehe ist eine auf langfristig angelegte Verbindung und dementsprechend soll jetzt auch CDU, CSU sollen mal über Familienzuzug nachdenken. Aber Blüm ist auch tatsächlich Der ist tatsächlich noch in der CDU. Ist weil, noch drin, der CDU. Ja, ja, ich hatte ja mal ein Interview mit ihm und der ist wirklich eigentlich nur noch drin, weil er halt Christ ist und der lebt das auch. Das ist ja geil. Ja, ja. Okay. So, und genau, ZDF ist auch nicht schlecht. FDP-Chef Lindner, wollte ich sagen, wiederholte dagegen, dass man bis dahin warten müsse, ob es Bewegungen gegeben habe oder nicht. Eine erneute nächtliche Runde solle es nicht geben, so Lindner. Nachtsitzungen bringen nichts. Da hat er ja auch recht. Ist nur dann die Frage, ob er das dann tatsächlich heute Abend komplett abbricht. Ne? Das ist ja richtig spannend. Dann sollten wir doch heute Abend mal um 18 Uhr. Ich denke, um 18 Uhr sollten wir tatsächlich nochmal gucken und dann eben auch sehen, ob wir jetzt komplett dummes Zeug geredet haben oder vielleicht gar nicht so schlecht gewesen sind mit unseren Gedanken. Dann gehen wir jetzt mal ins Wettbüro. Und jetzt, möchte jetzt mal die Quoten, wir müssen jetzt mal die Quoten eruieren. Neuwahl, Minderheitenkabinett, Jamaika. Diese drei Möglichkeiten. Oder doch noch eine große Koalition, wobei das, denke ich mal, da hat sich die SPD klar positioniert. Da dürfte die Quote sehr, sehr gering oder hoch dann in dem Fall. Also 1 Euro, es kommt zu einer roten Koalition, bekomme ich 100 Euro, haben wir eine hohe Quote, ne? Weiß ist auch egal. Aber wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Also du sagst, tatsächlich Neuwahlen wären dann das wahrscheinlichste Szenario? Ja, es kommt darauf an, wie konsequent Lindner ist. Wenn Lindner konsequent ist, dann haben wir zumindest die Situation, dass alles nicht mehr so funktioniert, wie bisher geplant. Richtig. Was ist mit den Grünen? Die Schmerzgrenze ist erreicht, aber ja, Machtgeilheit steht über Schmerzen oder was? Ja, also das, die Trittin-Auftritte sind, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist für mich Inszenierung, mehr ist das nicht. Also der poltert jetzt los und sagt irgendwie, also das ist halt wieder ans eigene Klientel richtet. So, Familiennachzug, das ist für uns nicht verhandelbar und so weiter. Und im Zweifel wird das dann doch verhandelbar sein. Also die Grünen sind ja schon, die müssen nicht einknicken, die sind ja schon eingeknickt in die Verhandlungen oder Sondierungsgespräche reingegangen. Also die einzige Partei, der ich tatsächlich da noch ein bisschen Power zutraue, ist aufgrund der guten Position, die sie halt im Moment haben, tatsächlich die FDP. Und wenn die heute Abend das Ganze platzen lässt, ja, dann wird's noch mal spannend. Beziehungsweise dann wird's überhaupt mal spannend, denn im Moment ist ja gar nichts Spannendes dabei. Ist ja nichts spannend. Ist ja gar nicht spannend. Was ist da mit der CSU? Können die was zum Platzen bringen? Ach, die CSU, das ist ja sowieso noch die ganz, das ist ja die tragischste Geschichte überhaupt in der ganzen Geschichte. Also die CSU, die kann sich ja sowieso nicht bewegen, denn die macht ja innerhalb der Sondierung ausschließlich Wahlkampf für ihre eigene Wahl. Die irgendwann ansteht, ne? In Bayern nächstes Jahr. In Bayern genau. Nächstes Jahr. Okay. Genau, ich glaube im ziemlich genau in einem Jahr, glaube ich, oder so. Und da die CSU in Bayern so dermaßen beschissen dasteht und Seehofer ja auch völlig am Wackeln ist und Söder ihn versucht vom Thron zu schubsen und so weiter und so fort, die CSU, also Seehofer kann sich überhaupt keinen einzigen Kompromiss leisten, dann kann er die Wahl vergessen. Zumindest ist das sein Gefühl. Ob das stimmt, ist ja eine ganz andere Frage. Aber das ist dann so der Konstruktivismus des Horst Seehofer. Und dementsprechend, die CSU ist sowieso mit Abstand das Destruktivste, was es im Moment in dieser ganzen Konstellation gibt. Und in der ganzen Konstellation die stärkste Partei, die CDU, die befindet sich komplett in der Merkel-Lethargie oder da hört man doch am allerwenigsten, oder, von denen? Kann denn überhaupt an der CDU Jamaika scheitern oder machen die im Zweifel alles mit? Tor B. Die machen alles mit. Die machen alles mit, ne? Ja, also weil Merkel wird alles mitmachen, weil Merkel will Kanzlerin bleiben. Und dementsprechend, deswegen, ich schätze mal, deswegen hören wir auch von der nichts, der ist das scheißegal. Der ist das völlig wurscht, was jetzt beim Klimaschutz, ich meine, Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele sowieso schon seit 10 Jahren oder so. Ja, wir sind auf einem Level mit China, glaube ich. Ob man jetzt in der Jamaika-Koalition weiterhin die Ziele verfehlt oder ob man es in einer anderen Konstellation macht, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Also ich denke, also Merkel steht da über den Dingen. Wenn am Schluss sie die Hände hebt und sagt, dass sie auf Gott schwört, dass sie sich zum Wohle Deutschlands und so weiter einsetzen wird, dann hat sie ihr Ziel erreicht. Und ob jetzt Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, Familiennachzug oder der Klimawandel weltweit irgendwie sowieso alles untergehen lässt, das ist für sie zweitrangig, das ist wurscht. Aber es ist doch entsetzlich, oder? Es ist einfach entsetzlich, dass in diesen ganzen Jamaika-Sondierungsgesprächen eigentlich die größte Partei gar nichts sagt. Einfach nichts sagt. Weil naja, Merkel einfach nur Kanzlerin bleiben will und die eigentlich jeden Scheiß mitmachen würde. Man stellt sich vor, wieso nicht klein eine Koalition mit den Linken? Ja, ist doch auch egal. Dann verstaatlichen wir alles wieder gegen CDU-Grundwerte, aber Merkel bleibt Kanzlerin. Oder wie stelle ich mir das vor? Also die CDU, die Rolle von der CDU ist doch schon sehr erstaunlich. Naja, die Unterhändler, die sind ja alle ganz laut. Da jetzt vor kurzem dieser Linnemann, das ist irgendwie so, der nennt sich irgendwie Wirtschaftsexperte vom CDU. Aus der hinteren Bankreihe oder was? Nee, der ist eigentlich, der ist durchaus schon ziemlich weit nach vorn gerutscht. Okay. Sieht so ein bisschen aus, als wenn er 16 ist. Und ich glaube, Sheldon Cooper muss sich mit alle 11 Tage häufiger rasieren. Aber egal, wir wollen ja nicht über Äußerlichkeiten sprechen. Also von daher, und der doch, Trump, wenn wir inhaltlich nichts haben, müssen wir über Äußerlichkeiten reden. Ja gut, okay. Also Lindemann jedenfalls, also wirkt auf mich so ein bisschen pubertär. Aber der trommelt ganz laut und der macht halt irgendwie, obwohl viel reden tut er, viel sagen tut er auch nicht, das ist schon richtig. Aber das, aber wie gesagt, das ist für die CDU alles abnicken. Ja, ja. Ich glaube schon. Also, ne, das nach außen hin tun sie dann alle so, als wenn das irgendwie jetzt wahnsinnig schwierig gewesen ist und alle sich unglaublich bewegt hätten. Im Grunde genommen läuft es politisch, inhaltlich läuft es darauf hinaus, dass wir die nächsten 4 Jahre, ob jetzt in der oder in einer anderen Konstellation, genau den gleichen neoliberalen Müll haben, wie wir ihn auch in der großen Koalition hatten. Ich meine, jetzt ist die FDP auch noch dabei. Was soll daraus werden? Und die Grünen sind sowieso längst abgerutscht. Ja. Marie-Louise Beck hat jetzt wieder vor ein paar Tagen von sich reden gemacht mit einer neuen Think Tank-Seite, die sie aufgemacht hat, wo sie dann nochmal ordentlich Russen-Bashing betrieben hat. Also ja, richtig, passt alles. Ja, ja, also die Grünen kannst du. Also von daher, ja, im Prinzip können wir an der Stelle Schluss machen. Also weiter so. Wobei, jetzt wie gesagt, weiter mit den Sondierungen, macht keiner Fehler. Wir haben eine kommissarische Regierung. Ich bin damit eigentlich relativ glücklich, weil ich mich da über nichts ärgern muss. Bestens. Ja, genau. Ja gut, dann mal gucken. Wir werden wahrscheinlich, ich schätze, heute wird es wohl knapp, morgen publizieren und dann mal sehen, was Christian Lindner dann heute Abend so alles auf die Beine gestellt hat oder ob es doch wieder nur ein dummes Labertheater war und letztlich dann morgen alles wieder weitergeht. Und ich meine, wir haben ja schon im ersten oder zweiten Podcast haben wir uns ja schon die Frage gestellt, kommt es dieses Jahr noch zu einer Regierungsbildung oder nicht? Ja, also wir hatten damals schon gesagt, dass die Chancen wohl relativ gering sind und ja, größer sind sie inzwischen auch nicht geworden. Ne? Nö, wann sind denn die nächsten Landtagswahlen? Bayern hast du gesagt als nächstes? Ich glaube, da ist jetzt erstmal nichts dieses Jahr. Die haben ja erstmal gewartet mit Niedersachsen, hat dann die SPD überraschend gewonnen, wobei wir das ja schon prophezeit hatten, dass sie die stärkste Partei werden. Haben wir. Also darauf lege ich jetzt Wert, dass wir das wirklich haben. Ja? Weil wir nämlich gut sind. Vielleicht warst du das. Aber wir haben das auf jeden Fall in irgendeiner Form schon so kommen sehen, wie es gekommen ist. Und wir haben auch schon kommen sehen vor 2 Monaten, kurz nach der Bundestagswahl, dass es vor Weihnachten rein gar nichts passieren wird. Da sind wir jetzt knapp einen Monat vor Weihnachten auch jetzt noch nicht widerlegt worden, sage ich mal. Ja, wir können ja mal gucken, was der Lindner heute Abend sagt. Wir können ja notfalls einen Breaking News Podcast nochmal die Woche machen. Als Reaktion da drauf. Ja, genau, mal genau. Schauen. Genau. Jo, gut, okay. Boulevard ist, wie gesagt, auch abgefrühstückt. Wir wissen jetzt, wer schwanger und wer nicht schwanger ist. Wir wissen nur nicht, wer es ist, wer schwanger ist. Wir wissen es halt nicht, wer es ist, ja. Ist ja egal. Auf jeden Fall, es kommen wieder neue Menschen auf die Welt. Und das ist ja auch schön. Genau.